Und was ist mit dem Anstreicher? Unterbrach Sosimow mit einem gleichsam besonderen Unwillen Nastassjas Geschwätz. Die seufzte und verstummte. »Ja, der soll nun der Mörder sein«, fuhr Rasumichin eifrig fort. »Hat man denn Beweise?« »Beweise? Zum Teufel mit den Beweisen! Man hat zwar einen, aber eben dieser Beweis ist kein Beweis. Und siehst du, das gilt es nun erst zu beweisen. Es ist genau dasselbe, wie sie zuerst diese, wie heißen sie noch, Jakoch und Pestjakow verdächtigt und eingesperrt haben. Pfui! Wie dumm das alles gehandhabt wird, dass es selbst einen Unbeteiligten anekelt.« Pestjakow, der eine von Ihnen, wird heute Abend vielleicht auch bei mir sein. Apropos, Rodja, du kennst ja diese Geschichte. Sie passierte noch vor deiner Erkrankung, gerade am Abend vorher, bevor du im Polizeibüro ohnmächtig wurdest, als man dort darüber zu sprechen anfing. Sosimow blickte Raskolnikow neugierig an. Der rührte sich nicht. Weißt du was, Rasumichin? Ich muss mich doch wundern über dich, dass du dich überall mit solchem Eifer hineinmischst, bemerkte Sosimow. »Mag sein, aber wir wollen ihn doch freikriegen«, rief Rasumichin aus und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Was einen aber am meisten dabei ärgert, ist nicht, dass sie so viel Unsinn schwätzen. Das kann man immer noch entschuldigen und es hat sogar sein Gutes, denn es kann zur Wahrheit führen. Nein, was einen am meisten ärgert, ist, dass sie Unsinn schwatzen und dabei schon von vornherein unerschütterlich an ihr eigenes Geschwätz glauben. Ich achte, Porfiri, aber... Was hat sie zum Beispiel ganz am Anfang aus dem Konzept gebracht? Die Tür war verschlossen und als sie später mit dem Hausmeister kamen, war sie offen. Also müssen Koch und Pestjakow die Mörder sein. Siehst du, das ist ihre Logik. Reg dich doch nicht auf. Man hat sie einfach eine kurze Zeit in Haft behalten, anders geht es doch nicht. Nebenbei gesagt, ich habe diesen Koch irgendwo kennengelernt. Es hat sich herausgestellt, dass er von der Alten verfallene Pfandobjekte abkaufte. Ja, er ist ein Gauner. Er kauft auch Wechsel auf. Ein dunkler Ehrenmann. Aber hol ihn der Teufel. Versteh doch, worüber ich mich am meisten ärgere. Über ihre senile, zopfige, dämliche Routine ärgere ich mich. Hier aber, in diesem Fall, wäre eine völlig neue Methode einzuführen.